Hier ist der Deutschlandsender. Hier sind alle deutschen Sender, mit Ausnahme der süddeutschen Sendergruppe. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin. Anschließend nimmt Reichsminister Dr. Goebbels das Wort. Deutsche Studenten, wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, für Hingabe an Volk und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Friedrich Wilhelm Förster gegen seelenzersetzende Überschätzung des Kriegslebens, für den Adel der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten, für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemann, gegen volksfremden Journalismus demokratisch jüdischer Prägung, für verantwortungsbewusste Mitarbeit am Werk des nationalen Aufbaus. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Theodor Wolff und des Georg Bernhard gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges, für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache, für Pflege des kostbarsten Gutes unseres Volkes. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Alfred Herr. Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist, verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ostjewski. Der Herr Reichsminister Dr. Goebbels hat das Wort. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Als am 30. Januar dieses Jahres die nationalsozialistische Bewegung die Macht eroberte, da konnten wir noch nicht wissen, dass so schnell und so radikal in Deutschland aufgeräumt werden könnte. Die Revolution, die damals ausbrach, ist von uns, das können wir heute offen gestehen, von langer Hand und planmäßig vorbereitet worden. Und wenn man sich heute darüber wundert, dass wir die Gesetze sozusagen aus dem Ärmel schütteln, das ist kein Wunder, denn wir brauchen ja nur die Gesetzlichkeit unserer eigenen Bewegung auf den Staat zu übertragen. Diese Revolution kam nicht von oben, sie ist von unten hervorgebrochen. Sie ist nicht diktiert, sondern das Volk selbst hat sie gewollt. Sie ist deshalb im besten Sinne des Wortes der Vollzug des Volkswillens. Und die Männer, die diese Revolution organisiert, mobilisiert und durchgeführt haben, stammen aus allen Schichten, Ständen und Berufen des deutschen Volkes.